Am Fisch liegt es nicht, das ist für Fachleute klar. Und trotzdem, rein rechtlich ist Biolachs aus Norwegen schon seit Anfang 2015 keiner mehr. Der Grund? Die Norweger, die zwar nicht in der EU, aber im europäischen Wirtschaftsraum sind, haben bisher EU-Öko-Verordnungen nicht umgesetzt. Unter anderem, weil sie strenge Vorschriften beim Bau von Schafställen ablehnen. Da geht es um Spalten in den Ställen zur Entsorgung von Exkrementen. Die EU erlaubt diese Spalten höchstens in der Hälfte der Stallböden. In Norwegen sind sie aber durchgezogen und das soll so bleiben. Wie gesagt, das hat direkt mit der von Experten nicht bezweifelten Bio-Aufzucht norwegischer Lachse nichts zu tun, von denen das Land nach Schätzungen übrigens jährlich rund 16.000 Tonnen im Wert von umgerechnet etwa 100 Millionen Euro erzeugt. Aber das EU-Ökosiegel gibt es nur im Paket und nur, wenn alle Verordnungen umgesetzt sind. Folglich darf derzeit kein norwegisches Produkt, ob Fisch oder Fleisch, dieses Siegel tragen. In Deutschland hat das bereits zum Engpass bei der Biolachsversorgung geführt. Der Preis ist gestiegen, auch wenn sich Händler noch mit Tiefkühlware aus Lagerbeständen und zusätzlichen Lieferungen vor allem aus Irland helfen. Und hoffen, dass das Biolachs-Problem Ende des Monats gelöst wird, denn dann treffen sich norwegische Regierungsvertreter zum Gespräch mit EU-Agrarkommissar Phil Hogan, einem Iren übrigens.